liebe Leute. Ja, wir sind auf Stream. Herzlich willkommen hier bei meiner wunderbaren, unserer wunderbaren Sendung, unserer wunderbaren Reise ins durchs Elektroland. Reise ins Elektroland. Es ist Mittwoch, der 27. Juni, 18 Uhr und wir starten los mit Romakanskis wundervoller Welt der elektronischen Musik hier live aus dem Studio Wedding in dem schönen, verregneten Berlin. Hör mal Leute, regnet es bei euch auch so in euren Gegenden, wo ihr auch immer seid, Saarland, Bayern, Rest der Welt, also ich muss euch echt sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Aber was will man machen? Naja, dann setzt euch einfach oder lehnt euch zurück, genießt die nächsten 2 Stunden Reise ins Elektroland hier auf Grenzfall Elektro at Laser Star Radio, beziehungsweise dann morgen wird es ja auch regnen als Podcast bei radio-talentfabrik.de oder wo ihr auch immer mich hört. Genießt es einfach, denn ja, der Sommer fällt ins Wasser, Leute. Aber Regen bringt Segen, von daher will ich mich auch nicht aufregen, das macht ja keinen Sinn. Hab heute ein richtig schönes Programm für euch zusammengestellt. War heute ein hektischer Tag für mich, komm gerade von der Arbeit sozusagen. Und hab mich dann zu Hause im Studio hingesetzt und erstmal geguckt, was ich so für euch habe. Da haben wir zum Beispiel, ja, was haben wir denn? Im Moment die Pachanga Boys, sind Jungs aus Mexiko, ja, auch die machen Elektro. Dann werden wir hören einen Track von Tony Latenz, der sich heute, last but not least, aus dem Saarland verabschiedet. Er geht zurück dort, wo eben seine Wurzeln, ein bisschen näher kommen, nämlich zurück in die schöne Pfalz. Da wünsche ich schon mal gute letzte Nacht, Toni, in Saarbrücken und einen verdammt guten Start im neuen Leben. Wird bestimmt schön. Hab dann noch die Kaltbrennerbrüder im Programm für euch. Den Fritz und den Paul. Ja, und noch so einiges mehr. Wir wollen einfach mal schauen, was da noch kommt. Ein bisschen Spontanität wird auch erlaubt sein. Also ich habe jetzt erstmal so 1 Stunde und 12 zusammengestellt und währenddessen werde ich mal schauen, was da noch kommt. Wenn ihr Ideen habt und zufällig über Facebook mit mir befreundet seid oder auf der Romakanski-Seite seid, dann könnt ihr auch gerne euch etwas wünschen. Ich werde es gerne spielen. Ansonsten lasst euch überraschen. Ja, das ist doch so schön mit der interaktiven Welt. Da kommt auch schon der erste Wunsch rein und zwar wünscht sich der Rio Gigahertz von Paul Kalkbrenner, glaube ich, ist das. Ich denke, dass es das ist. Ja, kommt auf jeden Fall, würde ich dann sagen, packe ich einfach in das Kalkbrenner-Ding da rein. Also, genau. Passt auch auf jeden Fall. Dauert aber noch ein bisschen, lieber Rio. Ansonsten, ja, habe ich schon mitgekriegt, im Saarland regnet's auch. Wen wundert's? Toni. Das Saarland weint um dich, denn du verlässt dieses wunderbare Bundesland, angeblich das schönste Bundesland der Welt. Wenn du weg bist, ist es nur noch halb so schön dort. Nein, Spaß beiseite. Jeder muss seinem Weg folgen. Ich bin auch meinem Weg gefolgt und da möchte ich auch ganz, ganz herzlich meinen Sonnenschein grüßen. Schöne Grüße nach Charlottenburg an die wunderbare Janine und auch an die kleine Michelle. Wir sehen uns ja dann später. Okay, so viel dazu. Ja, dann würde ich jetzt einfach sagen, mache ich jetzt mal ein bisschen Schluss mit dem Gelaber und wir hören jetzt hier erstmal weiter von Pachanga Boys Time. Also, was ihr da gerade hört, sind die Pajanga Boys und irgendwie habe ich die hier bei MySpace gefunden, aber es ist ein bisschen seltsam, denn bei Ort steht Xalapa, Mexiko und Nordrhein-Westfalen, Deutschland. Möglich, dass das irgendwie so eine, dass es mehrere Jungs sind, der eine aus Deutschland, die anderen aus Mexiko, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die richtig fett. Ah ja, da sieht man auch ein Bild und der eine sieht aus wie, kennt ihr Fear and Loathing in Las Vegas, den Anwalt? Genau so sieht er aus. Irgendwie so. Naja, vielleicht ist das ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ziemlich fette Musik. Ja, Pajanga Boys mit Time. Jetzt geht es weiter mit einem Song für Rio. Den hat er sich nicht gewünscht, aber ich glaube, er freut sich, wenn ich ihn spiele. Nämlich gleich kommt Elektrochemie mit Calling You. Hm? Ah, Calling You.

Ja, hier kommen immer mehr Musikwünsche rein. Ich werde sie alle erfüllen, das verspreche ich euch, Agadash. Aber jetzt kommt erstmal Kombinat 100 mit Wach auf. Sag ich mal, wach auf Sommer, ich will Sonne satt. Und anschließend gibt es Molono Bass mit Die Liebe. Und dieses Lied möchte ich dann meiner lieben Sonne widmen. Für dich, Janine. Mollono-Bass mit Die Liebe. Und ich muss wirklich sagen, die Liebe ist was Wunderbares. Wenn man sie denn gefunden hat und wenn es eine Liebe ist, die wirklich tief geht, tiefgreifend ist. Deswegen habe ich dieses Lied auch meinem Sonnenschein gewidmet, denn ich finde, das passt ganz gut zum Thema. Danach gibt es jetzt erstmal Super Pitcher mit Mushroom. Ja, und das war es dann auch erstmal von mir mit meiner zarten Stimme für meine Fans da draußen. Nein, Quatsch. Mal ehrlich, ist es schön, dass ihr immer noch mir die Stange haltet, sozusagen hier mit mir auf die Reise ins Elektroland geht und Romakanskis wundervoller Welt der elektronischen Musik so viel Support gibt. Wenn ihr mich erreichen wollt, dann geht einfach auf Facebook und da könnt ihr dann meine Seite an und unsere Seite anklicken. Ist ja nicht nur meine Seite, ist unsere Seite, denn das Projekt ist ja ein bisschen größer. Es ist ja nicht nur ein Mann-Projekt, da stecken noch ein paar Leute dahinter. Ja, so viel dazu. Ich glaube, ich bin so ein bisschen euphorisch, von daher halte ich mich jetzt wieder ein bisschen zurück und gebe euch jetzt gleich weiter mit Super Pitcher Mushroom. Ja, und anschließend gibt es weiter mit guter elektronischer Musik hier auf radio-talentfabrik.de als Podcast, beziehungsweise im Moment live auf Grenzfall Elektro at Laserstar Radio. Ja, genau. Zuhörer dieser Sendung wird auffallen, Jürgen Pape, das haben wir schon mal gehört. Und zwar, ich komme jetzt nicht mehr auf den Titel, aber der kommt öfters mal vor. Egal, danach gibt es Tony Latenz mit Agua. Das möchte ich einfach deswegen spielen, ihm zuliebe, denn er verlässt ja, wie gesagt, das Saarland und reist Richtung Pfalz. Und anschließend gibt es drei Hip-Hop-Tracks. Da wäre Marsimoto, Ich tat Zahn, Du Chain. Danach kommt Notorious, B.I.G., Party and Bullshit. Das sind wahrscheinlich ein bisschen härterer Song. Habt ihr noch gar nicht angehört. Ein Wunsch von Tony Latenz. Und anschließend gibt es Outcast mit Adlian. Verbessern. Das Lied von Outcast wird natürlich AT Aliens ausgesprochen. Moment, ich muss mal kurz gucken. Genau, AT Alien. Ich habe diesen Fehler schon damals gemacht und werde ihn wahrscheinlich immer wieder machen. Danke, danke für die Verbesserung. Ja, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Das ist mobile. Das ist die Kommunikation über Internet. Es lebe hoch. Tony Latenz mit Agua, und ich möchte dazu noch mal ganz kurz sein Netlabel hervorheben, nämlich wenn ihr mehr von ihm hören wollt, dann geht einfach auf schall-netlabel.com. Da könnt ihr alles hören von Tony Latenz, Low und. Ich empfehle es euch, es ist wirklich hörenswert. Also nochmal schall-netlabel.com. Ja, so ist das, wenn das mit der Kommunikation manchmal nicht hinhaut. Jetzt habe ich gerade mitgekriegt, dass die Seite etwas down ist. Im Moment, da ist ein Providerwechsel, also im Moment bringt das gar nichts, wenn ihr schall-netlabel.com eingebt. Aber es kommt bald wieder, merkt es euch einfach, und ich sag euch, wann das wieder on ist. Keine Feinde, die Krokodile sind satt. Dann Götter, du bist keine Fantasie. Du bist da für mich, ich verlass dich nie. Wir sitzen hier oben in den Kronen der Bäume, die Aussicht ist schön. Ich halte deine Hand, ich trat's an, du Jane. Du fütterst mich mit Trauben, ist von den Roten noch was da? Tränen schießen aus meinen Augen, doch noch nie sah ich so klar. Wir wollen schwimmen, doch die Sonne will tauchen. Selbst nachts glänzt dein goldgrünes Haar. All die Geschichten, niemand will's glauben. Wir haben sie gesehen, alle sind wahr. Danke Gott, du bist keine Fantasie. Ich bin da für dich, du verlässt mich nie. Wir sitzen hier oben in den Kronen der Bäume, die Aussicht ist schön. Ich halte deine Hand, ich tat's an, du Jane. Danke Gott, du bist keine Fantasie. Mein Atem stockt, ich verlass dich nie. Wir sitzen hier oben in den Kronen der Bäume, die Aussicht ist schön. Ich küsse deine Hand, ich tat's an, du Jane. Ich tat's an, du Jane. Marsimoto mit Ich tat's an, du Jane. Mir geht da immer das Herz auf, wenn ich den Text höre, denn im Moment fühle ich mich so ähnlich wie er. Bin ja auch ganz schön verliebt in meine Sonne. Okay, jetzt geht's aber eigentlich direkt weiter mit dem Wunsch von Tony Lantens, und zwar kommt jetzt Notorious B.I.G. mit Party and Bullshit. Was a terror since the public school era. Bathroom passes, cutting classes, squeezing asses. Smoking blunts was a daily routine since 13. A chubby nigga on the scene. I used to have the tray deuce and the deuce deuce in my bubble goose. Now I got the Mac in my knapsack, lounging black, smoking sacks up in axe and sidekicks with my sidekicks, rocking fly kicks. Honeys wanna chat, but all we wanna know is where the party at. And can I bring my gat? If not, I hope I don't get shot. Better throw my vest on my chest, cause niggas is a mess. It don't take nothing but front for me to start something. Bugging and bucking at niggas like I was duck hunting. Dumbing out just me and my crew, cause all we wanna do is party and bullshit. Bitches in the back looking righteous in a tight dress. I think I might just hit her with a little Biggie 101. How to tote a gun and have fun with Jamaican rum conversation. Blunts in rotation, my man Big Jock got the Glock in his waist and was smoking, drinking. Got the hooker thinking, if money smell bad, then this nigga Big is stinking. Is it my charm? I got the hookers eating out my palm. She grabbed my arm and said, let's leave palm. I'm hitting skins again. Rolled up another blunt for the Heineken. Es ist übrigens ein Remix von Super Ginger. Yeah. für die, die es interessiert. Party and bullshit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, party and bull, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit, crooked letter, ain't no one better. And when I'm on the microphone, you best to wear your sweater, cause I'm cooler than a polar bear's toenails. Oh, here, there he go again, talking that shit. Been corners like I was a curve, I struck a nerve, and now you're about to sit this off and play your serve. If I heard it's not where you're from, but where you pay rent, then I heard it's not what you make, but how much you spend me, you got me bent like elbows, amongst other things, but I'm not worried. Cause when we step up in the party, like I'm on your scurry, so you get your fucking jam box and your sack of nickels, it tickles to see you try to be like Mr. Pickles. Daddy, fat sex, B-I-G-B-O-Y, it's the same motherfucker that took your knuckles to your eye, and I try to warn you not to test, but you don't listen. Give it a shout out to my uncle down there, locked up in prison. Now throw your hands in the air and wave them like you just don't care. And if you like fishing grits and all that pimp shit, everybody let me take it, say oh yeah. Now throw your hands in the air and wave them like you just don't care. And if you like fishing grits and all that pimp shit, everybody let me take it, say oh yeah. Now my oral demonstration be like clitoral stimulation to the female gender. Ain't nothing better, let me know when it's good enough to enter. If not, I'll wait, because the future of the world depends on. Therefore, if not, the child we raise gon' have the nigga syndrome. I will it know be all the hard regardless of the skin tone. I really fear if we retune it, I just might get picked on. I really give a fuck about what others say and get gone. The alienators cause we're different, keep your hands in the sky. Like China blackness when I practice and I'm preaching no lie. I'll be the baker and the maker of the piece of my pie. break a break a 10-4, can I get some reply? Now everybody now throw your hands in the air and wave them like you just don't care. And if you like fishing grits and all that pimp shit, everybody let me take it, say oh yeah. Now throw your hands in the air and wave them like you just don't care. And if you like fishing grits and all the pimp shit, everybody let me take it, say oh yeah. Every day I sit while my nigga be in school, thinking about the second album at the dungeon, shooting pool like ES to the PN, cause we're just to the beat in zone. Zone, honey, I'm home, but I'm not married, carry a lot of problems around, being frustrated. And I'm sitting in the F-mod, and then I just made it like you made the beat team. I like the daddy's wife, you making a cop. You heard the ATL in, so back to hell about. Shh. Suffer leather as I play piano in the dog. Found a way to channel my anger, not to embark. The words are staging, everybody got to play their part. God works in mysterious ways, so when he starts the job, I'm speaking through. So sweet bits on seal with this here. The drugs are all coherent, so we can get the signal clear and stay. Put my block away, I got a stronger weapon that never runs off ammunition, so I'm ready for war. Okay, now throw your hands in the air and wave them like you just don't care. And if you like fishing grits and out the pimp shit, everybody let me take you, say oh yeah. Now throw your hands in the air and wave them like you just don't care. And if you like fishing grits and out the pimp shit, everybody let me take you, say oh yeah. Jetzt ist es erstmal Zeit, um euch zu sagen, eine Stunde ist rum hier bei der Reise ins Elektroland mit Romakanskis wundervoller Welt der elektronischen Musik. Und ich muss sagen, war bis jetzt wieder mal eine wunderschöne Zeit. Ich möchte ein paar Leute grüßen, jetzt mal richtig offiziell. Und zwar gehen von mir, also aus dem Studio in Wedding, erstmal ganz herzliche Grüße nach Charlottenburg. Dann gehen ganz, ganz liebe Grüße ins Saarland und auch nach Rheinland-Pfalz. Ja, und was wird jetzt als nächstes auf euch warten oder was kommt jetzt? Jetzt gibt es erstmal das Bruderprogramm. Bedeutet, ich habe jetzt erstmal hier Fritz Kalkbrenner. Dann kommt Paul Kalkbrenner und zwar einmal mit Lass mal hier für immer sein. Danach gibt es den Wunsch von Rio, der hat sich gewünscht Paul Kalkbrenner Gigahertz. Und danach gibt es erstmal Farben. Ja, Farben. Ihr könnt bei mir nämlich Farben hören, nicht Farben sehen. Im Moment hört ihr einen absoluten Klassiker, und zwar ist das John Hammer mit Crockett Scene. Ich kenne das ja immer wieder aus, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, früher gab es ja sowas wie einen Sendestopp. Das bedeutete, dass irgendwann kein Fernsehen mehr lief. Und da lief dann bei ARD ein Programmvorschau und genau dieses Crockett Scene lief da immer, während die dann ihr Programm für den nächsten Tag vorgestellt hatten. Ja, das waren noch Zeiten. Früher war alles besser, von wegen. Ansonsten, ja, was soll ich sagen? Ich hoffe, dass es bald jetzt echt mal hier die Sonne rauskommt. Ich meine, ist ein bisschen schade, so seit 2 Wochen Regen, Regen, Regen. Ich war ja in Istanbul, habe ich euch erzählt. Und da gab es ja richtig Fettsonne, also so viel Sonne, dass ich echt braun wurde. Und mittlerweile vergibt die Farbe, ich werde wieder blass. Ja, also Leute, lasst uns alle mal ein bisschen hier positive Energie ins Leben rufen, dass die Sonne wieder nach Deutschland zurückkommt. Scheiß auf die EM, aber ich will Sonne. Und da ist auch nochmal Zeit für Werbung. Und zwar möchte ich nochmal auf meine eigene Seite hier hinweisen. Wenn ihr Bock auf Lyrik habt, jeglicher Art, geht doch einfach mal auf kamur.de. Könnt ihr irgendwie bei eurer Browserleiste eingeben. Dann kommt ihr direkt auf meine Seite, Kamurs Gedankenwelt. Da gibt es dann Gedichte, Essays und alles mögliche, was in meinem Kopf so rumspringt. Also kamur.de. Ja, Ja, und dann programmmäßig. Nächste Woche gibt es wieder eine Live-Sendung, diesmal aus Second Life. Ihr wisst ja, dass ich einmal im Monat jetzt im Second Life unterwegs bin. Finde ich eine gute Sache, kann man auch nochmal Leute für Techno, für Elektro, für gute Musik begeistern. Ja, das heißt aber, dann müsst ihr wieder lange aufbleiben, denn dann wird es erst ab 22 Uhr heißen, Reise ins Elektroland mit Roma Kamski, also mir. Und vielleicht kriegen wir es auch nochmal hin, dass Toni Latenz demnächst nochmal eine Sendung macht. Ich muss nochmal mit ihm sprechen, hätte ich echt Bock drauf. Schauen wir mal. Der nächste Monat ist lang, August. Ah, genau, da fällt mir was ein, aber das kommt dann demnächst. Letzte Woche hatten wir ja hier im Studio Gäste, da war ja der Rio da und der, Moment, jetzt muss ich überlegen, Ruven, da möchte ich auch nochmal herzliche Grüße an die beiden senden. War schön, dass ihr da wart, vielleicht kommt ihr ja auch mal wieder ins schöne Wettinger Studio, ihr wisst ja, eine Couch ist immer da, Platz ist in der kleinsten Hütte. Genau, ansonsten mal gucken, da habe ich gerade eine Nachricht bekommen, schauen, was da drin steht und vielleicht gibt es ja nochmal Informationen für euch. So ist das mit der Technik, meine Liebste konnte es nicht hören. Jetzt geht es erstmal weiter mit Fritz Kalkbrenner, Wes. We'll be right back. Ja, da muss ich doch mal kurz reinreden und sagen, das ist ein Wunsch von Rio und ich möchte nochmal hier wirklich von Herzen sagen, Rio, das war wunderbar, dass du hier warst. Ich hatte wenig Zeit für dich, hätte mir gerne mehr Zeit für dich genommen, aber das war so ein Zeitpunkt, da war ich halt eben gerade auf einem ganz anderen Film, bin immer noch auf dem Film, aber schön, dass es dir gefallen hat. Wie gesagt, Mikasa, Sukasa, wenn du nochmal nach Berlin kommst, da hast du hier immer eine Couch in unserem Studio. Ja, und jetzt bin ich auch wieder ruhig und gebe dir hier nochmal Paul Kalkbrenner Gigahertz. Yes. Und als nächstes gibt es einen Song, den finde ich immer wieder super geil. Ich habe ja vorhin angekündigt, dass ihr bei mir auch Farben hören könnt, nicht nur sehen. Das Sehen ist ja schlecht beim Radio. Und deswegen gibt es gleich What Shall We Do with the Drunken Sailor von, ja, Alle Farben. Also bleibt dran. Ach ja, genau. Und anschließend gibt es noch zwei weitere Wünsche von Toni Latenz. Wie gesagt, wir haben heute so ein bisschen Toni Latenz-Tag, denn er zieht ja weg aus der schönen Stadt Saarbrücken in das noch schönere Kontwig, glaube ich. Weiß nicht, ob ich das jetzt hätte erzählen dürfen. Vielleicht ist es ja auch top secret. Auf jeden Fall verlässt er das Saarland, geht wieder back to the roots und darum hat er sich auch ein Lied wünschen dürfen, und zwar The Streets, und danach gibt es A500 Turrican 2 Intro, was auch immer das ist. Ihr werdet es lieben. Put him in the longboat till he gets sober early in the morning. Hooray, up she rises, hooray, up she rises, hooray, up she rises early in the morning. Also Turrican heißt das Spiel. Chris Hülsbeck heißt der Komponent, der Typ, der das halt gemacht hat, also das Lied. Der komponiert wohl mehrere solche Lieder, und Amiga 500, das ist ganz klar für die Olden, die noch DOS waren Zeiten ganz gut verstehen. DOS waren Zeiten, das war der Computer. Also, nach The Streets mit Blinded by the Light, Nero Dub irgendwas, kommt dann Amiga 500 Turrican 2 Intro. Lasst euch bitte nicht stören, das fängt am Anfang ein bisschen komisch an, aber danach wird es richtig cool. Es ist halt eine Version, die ich bei YouTube downgeloadet habe, über den wunderbaren Free YouTube to MP3 Downloader. Ah ja, ihr kriegt das schon hin und genau, ich halte jetzt einfach mal die Gosche und ihr hört euch die nächsten zwei Lieder an. Sind beide Wünsche von Toni Latenz. Danach kommt Kraftwerk, dann gibt es ein Lied von Speicher und dann Gus als Abschluss. Ja, solche Wünsche, die erfülle ich gerne. Nochmal für Tony Latenz, A500, Turrican 2, also Amiga 500 aus dem Spiel Turrican 2. Leute, man merkt es immer wieder, elektronische Musik ist so vielschichtig, so vielseitig, dass man manchmal möchte mir gerne den Kopf platzen bei der Reise ins Elektroland. Und es macht mir verdammt viel Spaß, immer wieder euch zu zeigen, elektronische Musik ist nicht Scooter und ist auch nicht DJ Bobo, sondern elektronische Musik ist, ja, die Musik unserer neuen Zeit, die Musik des neuen Jahrtausends. Aber wir kommen jetzt von dem zu den anderen, den Vorreiter, nämlich jetzt gibt's Kraftwerk mit Die Roboter. Zieht euch rein, Leute. Wir sind bald hier fertig, aber noch ein paar Minuten haben wir. Also hier kommen Kraftwerk mit Die Roboter. Ja, Roboter. Wir sind die Roboter. es ist Kraftwerk und ich meine mal ehrlich, ganz ehrlich, Leute, ohne Scheiß, ey, ist es nicht derbste elektronische Musik? Aus dem Jahre 1991, die Roboter. Besonderes, und zwar wieder mal aus meiner Compilation X25 Speicher, wie Gebrüder Teichmann. Ja, und danach gibt es mein Outro. Hier wieder mal Rio, Rio, Rio, Guskus wird mein Outro sein. Und dann ist unsere Reise ins Elektroland auch schon fast vorbei. Ja, nächste Woche wieder, wie gesagt, Donnerstag ab 22 Uhr aus Second Life. Mein Gott, was ist mit mir los? Natürlich 1981, nicht 1991. Kraftwerk, die Roboter. Kraftwerk. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Kraftwerk. Ja, die Jungs haben es echt drauf gehabt. Oder haben es immer noch drauf? Genau. Ach Leute, ich liebe euch und ihr liebt mich und ich finde es einfach wunderbar, dass diese Sendung so bei euch ankommt. Ich hoffe, dass das in 2 Jahren immer noch so ist, denn es wird Zeit, dass den Menschen klar gemacht wird, elektronische Musik ist nicht Nonsens, elektronische Musik ist was ganz Wunderbares, etwas, was ins Herz geht, so wie Kraftwerk mit Die Roboter. Ja, ihr Lieben, um nicht den Track von Couscous nachher zu versauen, möchte ich mich jetzt schon von euch verabschieden. Es war mir eine Ehre und ich mache es immer wieder gerne, dass ihr mir zugehört habt. Ich hoffe, dass es euch auch so gefallen hat wie mir, dass die Sendung wieder mal richtig gut angekommen ist, auch dann später als Podcast. Ladet es euch runter, macht, was ihr denkt damit. Macht mir immer wieder Spaß, hier dieses Hobby zu frönen. Mehr ist es ja nicht, denn ehrlich, finanziell geht da ja eh nichts. Naja, mal sehen, wie es in der Zukunft aussieht. Denkt bitte dran, nächste Woche gibt es dann erst am Donnerstag die nächste Sendung, Romakanskis wundervolle Welt der elektronischen Musik. Aber, ja, was soll's, ich meine, ihr kennt das ja alles auch als Podcast dann bei radio-talentfabrik.de hören, beziehungsweise dann im Archiv euch runterladen. Ich grüße jetzt nochmal ein paar Leute. Ich grüße den London grüße ich ganz herzlich, meinen ehemaligen Nachbarn und einen guten Freund von mir. Ich grüße meine große Sonne, meine liebe Sonne Janine und ihre kleine Sonne, die Michelle. Ich grüße den Tony Lantenz, wünsche ihm alles Gute für seinen nächsten Schritt, Upgrade Your Life. Ich grüße den Rio, danke, dass du da warst, schön, dich kennengelernt zu haben. Wir werden auf jeden Fall uns noch weiterhin vernetzen. Ja, und ich grüße auch die Tanja, die hört ja auch immer wieder gerne mal zu. Schön, dass der Tony sich jetzt dann dazu entschlossen hat, sein Leben abzugraden. Wen habe ich noch nicht gegrüßt? Vielleicht den Erik. Vielleicht hört der Erik auch mal wieder zu. Erik Gaskula, ein guter Freund von mir. Naja, man soll nicht zu viel grüßen. Mir fallen jetzt so viele Namen ein, aber ich kann ja jetzt nicht wirklich, müssen wir die Sendung noch eine halbe Stunde länger machen. Ich grüße auf jeden Fall alle Techno-Freaks, Techno-Freunde, Elektro-Freunde, Leute, die sich ein bisschen mehr Gedanken machen über Musik als nur konsumieren und schlechte Musik hören. Das kann ja jeder. Ja, das war's eigentlich von mir. Ne? Also war wirklich ein großes Vergnügen. Bin froh, heute ins Studio gegangen zu sein. War ein harter Tag für mich. Bin heute Morgen relativ früh aufgestanden, bin zur Arbeit gegangen. 10 Uhr fing mein Arbeitstag an. Gut, ich muss dazu sagen, durfte nur bis 14 Uhr arbeiten oder musste nur bis 14 Uhr arbeiten, 14:30, 15 Uhr. Habe eine Matratze nach Hause getragen, freue mich jetzt gleich das Studio zu verlassen und dann zu meiner Liebsten zu fahren, mit ihr ein bisschen kuscheln, warum nicht? Hoffe, dass das Wetter bald besser wird, auch bei euch, wo auch immer ihr seid, wo ihr auch immer euch befindet auf dieser großen, weiten Welt. Und ein bisschen Werbung noch gemacht. Geht doch mal einfach auf Romakanskis wundervolle Welt der elektronischen Musik bei Facebook und klickt Gefällt mir, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Da kriegt ihr alle Informationen über unsere nächsten Sendungen, über was wir so vorhaben, planen, etc. pp. Lasst euch nicht unterkriegen, Leute. Das Leben ist schön und letztendlich müssen wir alle irgendwie versuchen, das Beste daraus zu machen, denn wir haben nur dieses eine im Moment. Also von daher, macht's gut, ihr Lieben. Genießt jetzt noch mein Outro mit Couscous und würde mich freuen, wenn ich euch nächste Woche wieder beschallen darf. Ja, dazu nochmal kurz wegen Schall, also bitte nicht jetzt auf schall-netlabel.de gehen, diese Seite ist gerade sozusagen im Wandel, werde ich euch sagen, wenn die wieder am Start ist, und ansonsten kamur.de, da könnt ihr ein bisschen von meinen Texten lesen. Ja, das war's schon, ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Woche und ein angenehmes Wochenende. Und denkt dran, Elektro rules the world. With me. Thank you.